Wolken mit Anna, ja Anna, da bin, da bin, da bin, da bin, da bin. Oh Wolken mit Anna, ja Anna, da bin, da bin, da bin. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ثلاثة منا تشهد مثل الشجر والثير.